Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 974 an Schiller, Weimar, 24. Dezember 1804. Gern hätte ich Sie heut besucht, um Ihnen zu sagen, dass die Arbeit frisch fortgeht, wenn ich mich nur an die Luft wagen dürfte. Über einige Bedenklichkeiten möchte ich mir Ihren Rat erbitten. Ich denke, es wird sich alles machen lassen, nur dürfte vorläufig keine Anzeige ins Publikum. Wenn das Werk erscheinen soll, so muss es unvorbereitet und unerwartet kommen, doch hiervon mündlich. Leben Sie heiter und tätig. G.